sichern? Warum schauen wir uns nur an? Warum reden wir nicht? Aus Angst, Unklarheit, Unsicherheit, Ahnungslosigkeit? Unfähig, unsere Gefühle zu vertreten, dazu zu stehen, damit zu leben, es auszusprechen, es laut hinauszuschreien. Wenn ich dich mit meinem Blick fixiere, schaust du mich an. Wie du ich dich an? Liebst du mich? Möchte dich halten, dich nicht spielen. Möchte ich ziehen lassen und doch berühren. Das Herz und hat Angst dabei, kann nicht denken, mein Kopf ist leer, kann nicht sagen, weshalb und warum, mein Geist ist versiegelt, meine Lippen sind stumm, bin hilflos und die Furcht steigt an. Ich hasse diesen Mann in mir, seit meiner Entstehung mit dem Samen in mich gedrungen. Ich hasse diesen Mann in mir, sei meine Entstehung mit dem Samen in mich gedrungen. Ich hasse diesen Mann. Ich hasse diesen Mann. Ich hasse diesen Mann. In mir. Bin sprachlos, sitze da, habe Angst. Habe Angst. Und keine Antwort. Bin sprachlos, sitze da, habe keine Antwort. Gehe weg, suche nach der Wurzel und finde nichts.